Auf den ersten Blick scheint Eke ausschließlich kulturell erlernt zu sein. Doch gegen diese These spricht einiges. Erstens ist der Gesichtsausdruck des Ekels universell. Menschen zeigen ihn in allen Kulturen. Zweitens gibt es Dinge, die weltweit Ekel auslösen, wie Kadavergeruch. Fragt man Versuchspersonen, welche Vorstellung sie am widerlichsten finden, dann antworten sie kulturunabhängig am häufigsten mit Tote berühren. Drittens haben Kinder eine angeborene Voreinstellung, um auf Ekelsignale zu reagieren. Wenn Eltern in einem Experiment beispielsweise bei einem Ball einen angewiderten Gesichtsausdruck zeigen, dann erzeugt das bei Kleinkindern eine Abneigung gegen das Spielzeug. Kinder lernen zwar durch Konditionierung und durch Schlussfolgern, dass flockige Milch eklig ist, nachdem sie gelernt haben, dass saure Milch flockt. Diesem Verhalten liegt aber, viertens, immer dasselbe Prinzip zugrunde. Eklig ist, was unrein, verkommen oder infektiös ist. Das zeigt sich auch beim Ekel von Erwachsenen. Niemand ekelt sich vor reifen Äpfeln, frischer Petersilie oder anorganischen Dingen wie Füllhaltern oder Fahrrädern, es sei denn, man glaubt, sie seien mit etwas Organischem in Berührung gekommen. Einige Menschen verziehen zwar das Gesicht beim bitteren Geschmack von Endiviensalat oder schwarzem Kaffee, doch das ist keine Ekelreaktion, sondern hat mit einer genetischen Voreinstellung für das Schmecken von Bitterstoffen zu tun. Dasselbe gilt für Koriander, der nur für eine genetisch markierte Teilgruppe der Menschen seifig schmeckt.